Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Willkommen, meine Damen und Herren. Heute und an den kommenden Osterfeiertagen möchten wir Sie zu einem intensiven Hörerlebnis einladen. Kein szenisches Stück, eher ein gestalteter Monolog. Die Pforten des Paradieses von Jerzy Andrzejewski. Dieter Borsche interpretiert den bereits 1968 von Andrzej Wajda verfilmten Roman, der erst Anfang der 80er Jahre auf Deutsch herausgebracht wurde. Unsere Übersetzung von Renate Lachmann entstand bereits Ende der 70er Jahre. Der 1983 in Warschau verstorbene polnische Schriftsteller Jerzy Andrzejewski arbeitete während des Zweiten Weltkriegs im polnischen Untergrund, war bekannt als ein gläubiger Katholik, bis er sich nach dem Krieg für den Kommunismus engagierte und in die Kommunistische Partei Polens eintrat. Internationaler Ruhm wurde Andrzejewski für seinen Roman Asche und Diamant zuteil, der gleichfalls von dem polnischen Regisseur Wajda verfilmt wurde. Als Hörspieladaption gibt es unter anderem die aus den 90er Jahren stammende Fassung von Finsternis bedeckt die Erde. Worum geht es in Die Pforten des Paradieses? Im Jahr 1212 soll sich ein Kinderkreuzzug formiert haben. Von Frankreich aus machten sich tausende Kinder auf den Weg nach Jerusalem, um Kraft ihrer unschuldigen Seelen, die heiligen Stätten des Christentums gegen die Heiden zu verteidigen. Um den charismatischen Jakob hatte sich eine kleine Vorhut gebildet, begleitet von einem alten Mönch, der den Jugendlichen die Beichte abnahm. Doch bald stellten sich Zweifel ein. Wünsche und Begierden wurden auch bei den Kindern entdeckt und die erhoffte Unschuld wich mit den Schuldbekenntnissen eines jeden. Die Pforte des Paradieses, in der Hörspielabteilung von Rias Berlin produziert, wurden Ostern 1980 urgesendet. Zur Zeit der großen Beichte verstummte jegliches Lied. Der dritte Tag der großen Beichte neigte sich eben seinem Ende zu. Und immer noch gingen sie weiter durch die gewaltigen Wälder des Landes Vendôme. Sie gingen ohne Lied und ohne Glöckchenklang, in einer eng gedrängten Menge. Nur das eintönige Schurren von Tausenden von Füßen war zu hören. Zuweilen ein Knarren von Wagen, die den Zug der Kinder abschlossen und jene mit sich führten, die erschöpft und geschwächt waren oder deren Füße zu sehr schmerzten, als dass sie hätten weitergehen können. Der Weg durch den alten Urwald schien weder Anfang noch Ende zu haben. Schon war die fünfte Woche verstrichen seit jener vorabendlichen Stunde, da Jakob von Chlor, genannt Jakob der Findling, in letzter Zeit bisweilen auch Jakob der Schöne, seine einsame Hütte, die über den Weiden des Dorfes Chlor lag, verlassen und zu den 14 Hirten und Hirtinnen von Chlor gesprochen hatte: Der allmächtige Gott hat mir offenbart, dass die christlichen Kinder angesichts der herzlosen Blindheit der Könige, Fürsten und Ritter, der Stadt Jerusalem, die in den Händen der heidnischen Türken ist, Gnade und Barmherzigkeit erweisen sollten. Denn über alle Gewalt der Erde und des Meeres erhaben, vermögen der vertrauende Glaube und die Unschuld der Kinder die größten Werke zu vollbringen. 14 von ihnen zogen aus in dieser Frühlingsnacht, die voll war vom Schlage der Glocken und vom Weinen der Mütter. Aber jetzt, als sie in den Urwald gelangten und die Zeit der großen Beichte schon 3 Tage währte und sie von allen Sünden und Verfehlungen reinigte, waren es ihrer schon mehr als 1000. Die ferne Sonne glomm einsam über den Räumen von Schatten, Feuchte und Stille. Mächtiger als ihr ferner Glanz war der dämmernde Schatten gewaltiger Stämme und Wurzeln, Blätter und Äste. In der Morgendämmerung, da das Licht scheu noch und brüchig, langsam über den Flächen von Grün und Schweigen aufstieg, schrien im Dickicht des Urwalds frühe Vögel. Auch als die Abenddämmerung fiel, schrien sie. Und in den Nächten, in denen sie weitergingen, um die Zeit der großen Beichte nicht zu unterbrechen, drangen zu ihnen in den Nächten, die angefüllt waren vom Rascheln der tausende nackter Füße aus dem Dunkel die klagenden Rufe der Nachteulen. Im Dunkel schwankten lautlos schwarze Kreuze, Fahnen und Baldachine. Der dritte Tag der großen Beichte neigte sich eben seinem Ende zu. Der alte Mann, der seit 3 Tagen den Kindern die Beichte abnahm, war ein großer, schwerer Mann im braunen Habit eines Minoritenfraters. Zur Zeit der großen Beichte schritt nicht Jakob, sondern er zu Häupten des Zuges. Er ging langsam wie ein Erschöpfter. Die geschwollenen Füße setzte er schwerfällig auf die Erde. Die Kinder, die Jüngsten zuerst, traten nacheinander zu ihm, und weitergehend bekannten sie ihm an seiner Seite ihre geringen, noch unschuldigen Sünden. Er dachte: Wenn nicht die Jugend diese Welt vor Vernichtung bewahren wird, so wird nichts sie zu bewahren vermögen. So habe ich alle Hoffnung und alles Sehnen in diese Kinder gelegt, die zu einem Ziele hinstreben, das sie und mich und alle Menschen auf Erden übersteigt. Gott sei bei diesen unschuldigen Kindern. Ich, dem keine Sünde fremd ist und der ich bis zum letzten Grund jegliche Verirrung kenne. Ich, der ich trotz meines Habits, meiner welken Haut und meiner greisen Lippen und trotz meiner Füße die Freude und Schönheit beleidigen, den Boden dunkler Abgründe genauso kenne wie den erträumten Schimmer der Sehnsucht. Ich, großer und allmächtiger Gott, bitte dich, lass nicht zu, dass jemals das geschehe, was ich in jenem schrecklichen Traum schaute in der Nacht, da ich diesen Unschuldigen zu dienen begehrte. Ich sah im Traum eine tote und sonnenverbrannte Wüste. Schau, hörte ich neben mir eine fremde Stimme. Das ist das Jerusalem der Dürstenden und Hungernden. Hier erheben sich seine heiligen Mauern und Türme. Hier siehst du die Pforten des Paradieses, denn die Pforten des Paradieses sind nur Wirklichkeit in der toten und sonnenverbrannten Wüste. Du lügst, sagte ich. Die Wüste ist nur Wüste. Sie ist das Grab der Dürstenden und Hungernden. Die gleiche Stimme antwortete wieder: In der Wüste erheben sich die heiligen Mauern und Türme Jerusalems. Und in der toten und sonnenverbrannten Wüste öffnen sich die gewaltigen Pforten des Paradieses vor den Dürstenden und Hungernden. Ich erinnere mich, ich wollte noch einmal sagen, du lügst. Die Wüste ist nur Wüste. Aber ich begriff, dass jene Stimme schon von mir gegangen war. Ich erblickte 2 kindliche Knaben, die allein durch die Wüste gingen. Gott, dachte ich, wenn diese zwischen Tausenden die einzigen wären, die unversehrt blieben. Gott, lass nicht zu, dass es so sei. Und als ich das dachte, strauchelte der Ältere, der den Jüngeren an der Hand führte, und stürzte. Geh weiter, sagte er und hob mit letzter Anstrengung den Kopf. Eine Weile ruhe ich aus, gleich wird der Morgen dämmern. Ich sah, wie sich seine Hände tief in den trockenen Sand gruben und sein dunkles Haupt sich der letzten tödlichen Ermattung erwehrte. Geh, sagte er noch einmal. Noch ist es Nacht, aber bald wird der Morgen dämmern und du wirst Jerusalem schauen. Da fragte der Jüngere, der Zarte und Dunkelhaarige: Gehst du nicht mit mir? Geh, sagte jener. Und ich sah, wie ihm das Haupt kraftlos niedersank. Schon berührte er mit den Lippen den Sand. Geh vor dich her, immer vor dich her, schon tagt es. In einer Weile wirst du die Türme und Mauern Jerusalems schauen. Geh! Ich ruhe ein wenig und folge dir gleich nach. Sogleich begann der andere gehorsam vor sich herzugehen. Und an seinen Bewegungen erkannte ich plötzlich, dass er blind war. Gott, dachte ich, erwecke mich aus diesem Traum. Doch weiterhin konnte ich das Antlitz des blinden Knaben nicht sehen. Einsam ging er durch die tote und sonnenverbrannte Wüste. Mit unbeholfenen Händen griff er in die Leere, als suche er Halt. Und jener, der mit den ersterbenden Lippen schon den Wüstensand berührte, vermochte noch zu sagen: Es tagt. Ich sehe die gewaltigen Türme und Mauern Jerusalems. Die golden sind von einem Lichte, von dem ich nicht weiß, woher es rührt. Ob von den Mauern, Toren und Türmen oder von dem goldenen Schein, der über ihnen Luft und Himmel durchdringt. Gott, lass nicht zu, dass jener schreckliche Traum jemals wahr werde. Schon war ich erwacht, aber noch in den Traum verstrickt, als der erblindete, zarte und dunkelhaarige Knabe, der immer noch vor sich herging und mit den Handflächen die leere Luft anrührte, als berühre er wirkliche Mauern, sein Gesicht mir zuwandte und da, nein, nicht da, sondern gleich nach dieser quälenden Nacht, als ich angefüllt mit allen Sünden und mehr als jemals zuvor begierig, ihrer Herr zu werden, dem Kreuzzug der Kinder entgegenging und sagte: Meine geliebten Kinder, die ihr von Gott zur Erneuerung der unglückseligen Menschheit erkoren seid, wenn ihr einem so großen Ziele zustrebt, so reinigt euch von allen euren unschuldigen Sünden. Möge unter euch am Beginn eures langen Weges die Zeit einer großen Beichte anheben. Da geschah es also, dass ich das Gesicht jenes einsamen Blinden inmitten der toten und sonnenverbrannten Wüste vor mir erblickte, und es war, lass dies nie zu, großer allmächtiger Gott, das Gesicht Jakobs von Chlor. Eben neigte sich der dritte Tag der großen Beichte seinem Ende zu. Zuletzt beichteten die Kinder von Chlor, die zu Häupten des Zuges gingen. Zwischen ihnen war Jakob, Alexander Melissen, der Einzige, der nicht aus Chlor stammte, Blanka, die Tochter des Wagners, Robert, der Sohn des Müllers, Mord, die Tochter des Schmieds. Und Jakob dachte: Während ich jedes Wort hörte, das er zu mir sprach, als er im Dunkel neben mir lag, erblickte ich zum ersten Mal die gewaltigen Mauern und Tore Jerusalems, die golden waren von einem Lichte, von dem ich nicht wusste, woher es rührte, ob von den Mauern, Toren und Türmen oder von dem goldenen Schein, der über ihnen Luft und Himmel durchdrang. An seiner Seite ging Alexander Melissen und dachte: Ich liebe dich. Doch ich weiß nicht, ob diese Liebe nur aus dir und mir entspringt oder ob sie jener, der jetzt nicht mehr ist, aus dem Nichtsein heraufrief. Ob diese Liebe ein Band zwischen dir und mir oder der Widerschein einer anderen Liebe ist. Eine Liebe, die ihr erstes Wort nur einmal auszusprechen vermochte und dann fortging in die Kälte und das Rauschen tödlicher Wasser, um sich nie mehr, weder im Körper noch im Wort, zu offenbaren. Ich weiß nicht, woher meine Liebe zu dir kam, aber von woher auch immer sie ihren Anfang und ihre erste Verzückung nahm, ich werde dich zu lieben nie aufhören. Denn wenn ich lebe, so nur deshalb, um, selbst ungeliebt, die Notwendigkeit der Liebe mit meinem ganzen Wesen zu bestätigen. Und Blanka dachte: Käme doch die Nacht, dann kommt er zu mir. Und wenn alle umher schon von tiefem Schlaf umfangen sein werden, wird er leise sagen: Komm. Dann werde ich aufstehen und mit ihm gehen. Wir werden leise gehen, um niemanden zu wecken, bis wir schließlich zu einem Platz gelangen, der leer ist. und wo wir allein sein werden. Schweigend werden wir uns entkleiden. Denn weder er noch ich bedarf der Worte. Ich weiß, woran er denkt, und er weiß, woran ich denke. Plötzlich und gewaltsam wird er in mich dringen. Und aus unseren Körpern werden wir Lust schöpfen, und in der Lust vereint werden wir denken, ich, dass nicht er sie mir gibt, er, dass nicht ich es bin, der er sie gibt. Und Robert dachte, in ein paar Stunden ist es dunkel. Die Nacht wird kühl sein und Tau wird die Erde bedecken. Wenn wir vor Anbruch der Dunkelheit zu keinem Dorf gelangen, werden wir im Urwald unter freiem Himmel nächtigen. Die Nacht wird kalt sein und Mord wird vor Kälte zittern. Liebte sie mich, so könnte ich sie mit der Wärme meines Körpers vor der Kälte bewahren. In meinen Armen könnte sie sorglos schlafen. Denn die Liebe kann sogar Hunger stillen. Und Mord dachte, guter, gütiger Jesus, zu dessen fernem Grab ich gehe, verzeih mir, guter, gütiger Jesus, dass ich zu deinem Grab nicht deshalb gehe, um es aus den Händen der heidnischen Türken zu befreien. Nicht Liebe zu dir hieß mich Vater und Mutter verlassen, nicht Liebe zu dir gebietet mir, zu deinem fernen Grab zu gehen, sondern eine andere Liebe ist in mir. Eine Liebe, die alle meine Gedanken ausfüllt und in meinem ganzen Körper ist. Eine Weile danach schritt sie an der Seite des alten Beichtvaters und sagte, jeden Abend vor dem Einschlafen sprach ich das Vaterunser, das mich die Mutter gelehrt hatte. Aber jetzt, da ich Kloa verlassen habe und mit allen Kindern von Kloa und anderen Kindern aus vielen Dörfern und Städten gehe, jetzt spreche ich jeden Abend vor dem Einschlafen außer dem Vaterunser, das mich die Mutter lehrte, noch ein anderes Gebet. Und das ist nur mein Gebet, das Gebet, Vater, meiner schweren Sünde. An andere schwere Sünden erinnere ich mich nicht, und darum kann ich nur über diese eine schwerste Sünde sprechen. Das Gebet, das ich dem täglichen Vaterunser anfüge, verringert meine Sünde nicht, denn ich vermag nicht, mich von ihr loszusagen. Ich bitte auch nicht um Gnade, weil ich weiß, dass ich nur dann darum bitten kann, wenn ich mich von der Sünde in mir, von meiner Schwäche, von meinem sündhaften Begehren loszusagen vermag. Und trotzdem spreche ich jeden Abend vor dem Einschlafen dieses Gebet. Das Gebet meiner Sünde, in der Dunkelheit liegend, spreche ich leise in Gedanken. Guter, gütiger Jesus, Jesus, zu dessen fernem Grab ich gehe. Verzeih mir, guter, gütiger Jesus, dass ich zu deinem Grab nicht deshalb gehe, um es aus den Händen der heidnischen Türken zu befreien, nicht die Liebe zu dir hieß mich den Weg zu deinem fernen Grab gehen, sondern eine andere Liebe ist in mir, eine Liebe, die alle meine Gedanken ausfüllt und in meinem ganzen Körper ist, in meinem Mund, in meinen Händen, in meinen Augen. In mir ist diese Liebe, als wäre ich sie selbst mit allem, was ich bin. Sie, die Liebe, die meine Gedanken und meinen Körper ausfüllt, hat mich geheißen, mein Elternhaus zu verlassen, ohne Grußwort Vater und Mutter aufzugeben. Verzeih, guter, gütiger Jesus, dass ich nicht aus Liebe zu dir zu deinem fernen Grab gehe, sondern gebunden und erfüllt von einer anderen Liebe. Sie ging mit niedergeschlagenen Augen ihre kleinen Schritte, suchte sie denen des Beichtvaters anzupassen, der langsam und schwerfällig ging, als bemühe er sich, bei jeder Berührung seiner nackten und geschwollenen Füße mit der Erde festeren Halt in ihr zu finden. Er setzte seine Füße etwas unsicher, und erst dann, wenn sie die Erde berührten, fand er die Kraft, die ihm erlaubte, sich wieder von ihr zu lösen. Sie dachte, er ist alt und müde. Sie ging mit niedergeschlagenen Augen. Sie sah die nackten Füße des Mannes, dem sie ihre Sünden anzuvertrauen hatte. Und sie sah auch ihre eigenen unbeweglich auf der Brust gekreuzten Hände. Sie sah das Weiß ihres Gewandes, das sich langsam vorwärts schleppte. Über dieses Weiß glitten die Schatten des lautlosen und unbeweglichen Urwalds. Sie schritt durch diese Schatten hindurch, als sei sie in einem Netz aus Schatten und Helligkeit gefangen. Und obwohl sie von diesem Netz umfasst war, ging sie mit ihm verbunden weiter. Sie sah ihre kleinen Füße, die sich wie von selbst der Ermüdung des alten Mannes anzupassen suchten, an dessen Seite sie ging, um ihm ihre schwerste Sünde zu bekennen. Und obwohl niemand in der Reichweite eines Armes neben ihr war, fühlte sie, dass so wie die Schatten des Urwalds und der Widerschein der unsichtbaren Sonne das steife Weiß ihres Kleides umwebten und umstrickten, ihr Körper von der unsichtbaren, schweigenden Menge umwebt und umstrickt war. Sie wusste, dass hinter ihr, die sie zu Häupten des Zuges schritt, zwischen den Schatten des Urwalds und dem Widerschein der unsichtbaren Sonne, schwarze Kreuze, Fahnen und bunte Baldachine schwankten und unter ihnen wie ein gewaltiger Atemzug der eng zusammengedrängte Haufe heller und dunkler Kinderköpfe dahinglitt. Sie hörte hinter sich das Schurren von tausenden nackter Füße, die sich trotz ihrer Erschöpfung immer noch weiter vorwärts schleppten. Sie ging mit unverwandt niedergeschlagenen Augen. Und dies alles in ihrer freiwilligen Beschränkung sehend und dies alles in der Stille, die den Vorabend erfüllte, hörend, nahm sie die verlängerten Schatten derer, die in der Nähe gingen, wahr. Vertraute Schatten, die sie dank ihrer verschiedenartigen Gestalt bei Namen nennen konnte. Hier der Schatten des reichen und prächtigen Kleides von Blanka, der leicht schwankende Schatten des Purpurmantels, den Alexander Melissen trägt, ein wenig von der Seite der schmächtige Schatten von Robert. Erst als sie nach einer Weile zwischen diesen drei Schatten den zarten Schatten Jakobs erblickte, fühlte sie unter den auf der Brust gekreuzten Armen den schnelleren Schlag ihres Herzens. Sie dachte: Verzeih, guter, gütiger Jesus, dass ich zu deinem fernen Grab nicht aus Liebe zu dir gehe, sondern gebunden und erfüllt von einer anderen Liebe. Er fragte: Schläfst du nach diesem Gebet ein? Ja, Vater, sagte sie. Nach diesem Gebet schlafe ich ein. Sie dachte: Von allen Stunden des Tages und der Nacht liebte er die vorabendliche am meisten. Die Hütte, die er sich am Rande des Urwalds errichtet hatte, erhob sich über den Wiesen, und wenn er davor stand, konnte er die ganze Weide überblicken. Oft wünschte ich, mit seinen Augen unsere Weide sehen zu können, mit Augen, die rein sind und für deren Reinheit ich kein wahres Gleichnis zu finden vermag. Sie sind rein, wenn sich die ersten Schatten auf die smaragdene Niederung zu legen beginnen und der Himmel sich mit Violett und Stille gesättigt hat, wenn im Grase Grillen zirpen und sich Vögel im Eichendickicht vor dem Schlafe rufen. Damals, als ich dies alles nicht mit seinen Augen schauen konnte, sah ich es mit den eigenen. Er stand vor der Hütte, ganz oben, die Hand an der Hüfte. Langsam glitt der Glanz der Sonne von ihm ab, doch geduldig wartete er, bis der letzte Lichtschimmer zu seinen Füßen verlosch. Und dann, als der letzte Lichtschimmer zu seinen Füßen verlosch, hob er die Hände zum Mund und stieß in den weiten Raum und in die Stille einen Ruf aus. Mit niedergeschlagenen Augen weitergehend, belebte sie den flachen Schatten mit einer Bewegung der Hände, die sie zum Mund hob, und erfüllte die Stille des Schattens mit einem rauen Ruf, der sich sieghaft über der smaragdenen Niederung erhob, die gesättigt war von den ersten Schatten der Nacht. Auf diesen Laut hin erhoben sich die Hirten von allen Seiten der Weide und begannen, mit ihren noch kindlichen Stimmen auf die nämliche Weise rufend, die verstreuten Kühe einzutreiben. Der Tag ging zu Ende. Alle kehrten ins Dorf zurück. Alle gingen fort. Nur er blieb in seiner Hütte. Und als es dann eines Abends geschah, dass er herunterstieg, füllte sich der Schatten, der sie fortwährend mit seinem Schweigen begleitete, denn sie ging mit unverwandt niedergeschlagenen Augen, und der, wie sie in ein Netz gefangen war, aus den Schatten des Urwalds und den Strahlen der unsichtbaren Sonne geknüpft, plötzlich mit einer fast greifbaren Körperlichkeit. Er ist zart und wenig größer als ich, gekleidet in einen bis zu den Knien reichenden Kittel, die Füße sind nackt, der Hals entblößt. Er hat braunes Haar, das sich über der hohen Stirn in einem goldenen Schimmer leicht kräuselt. Ich liebe sein Lächeln, das kein Lächeln ist, sondern wie die scheue Ankündigung eines Lächelns. Sein Lächeln öffnet den Himmel vor mir. Mit seinem ganzen Sein öffnet er mir den Himmel. Ich könnte zu ihm beten wie zum Himmel. Als der Schatten also, der sie begleitete, sich plötzlich mit einer fast greifbaren Körperlichkeit anfüllte, erblickte sie ihn blass, von jener reinen und verklärten Blässe, die der Abglanz einer inneren Helligkeit zu sein scheint. Sie sah, wie er von der Höhe herabstieg, die sich über den Wiesen am Rande des Urwalds erhob. Unbegreiflich und fremd trat er in die Mitte der Hirten, die vor Verwunderung verstummt waren. Und er sprach: Der allmächtige Gott hat mir offenbart, dass die christlichen Kinder angesichts der herzlosen Blindheit der Könige, Fürsten und Ritter, der Stadt Jerusalem, die in den Händen der heidnischen Türken ist, Gnade und Barmherzigkeit erweisen sollten. Der Beichtvater sagte: Es scheint mir, mein Kind, dass du jetzt, da du dein Herz vor Gott öffnen sollst, mehr an deine Liebe denkst, als daran, dass du mit Gott sprichst. Der Schatten Jakobs veränderte plötzlich seine Gestalt. Jetzt hat er den Kopf gehoben und schaut zum Himmel. Dachte sie, niemals werde ich mit seinen Augen den Himmel schauen. Niemals werde ich wissen, was er mit seinen Augen sieht. Sie sagte leise: Ja, Vater, das ist wahr. Jetzt, da ich vor Gott mein Herz öffnen soll, denke ich noch mehr an meine Liebe als daran, dass ich vor Gott stehe. Liebst du deine Sünde? Ich liebe Jakob von Chloe, Vater. Und er? Ich liebe ihn, Vater. Deshalb vermag ich seine Gedanken nicht zu erkennen. Soweit ich denken kann, wurde er zusammen mit mir und meiner Schwester im Hause meines Vaters aufgezogen. Soweit ich denken kann, habe ich ihn lieben müssen. Da ich niemals seine Gedanken zu erkennen vermochte, weiß ich nicht, was er denkt. Aber ich weiß, dass er mich niemals anders lieben wird als eine angenommene Schwester. An jenem Tag, als er das erste Mal von der Hütte herabstieg, denn 3 Tage hatte er sie nicht verlassen und auf unsere Bitten und Rufe keine Antwort gegeben, als er an jenem Tag die Hütte verließ, zwischen uns trat und sagte: Der allmächtige Gott hat mir offenbart, dass die christlichen Kinder angesichts der herzlosen Blindheit der Könige, Fürsten und Ritter, der Stadt Jerusalem, die in den Händen der heidnischen Türken ist, Gnade und Barmherzigkeit erweisen sollten, denn über alle Gewalt der Erde und des Meeres erhaben, vermögen der vertrauende Glaube und die Unschuld der Kinder, die größten Werke zu vollbringen. Und danach, als er in das tödliche Schweigen sprach: Erbarmt euch des heiligen Landes und des Grabes Jesu. Damals verstand ich, dass er mich niemals lieben würde. Denn Gott hat ihn zu großen Dingen berufen, und ihnen hat er sein Herz gegeben. Du hast ihm also niemals deine Liebe bekannt? Wenn ich Vater allein bin, kann ich lange, vertrauliche und gar kühne Gespräche mit ihm führen, in schönen Worten mit ihm sprechen. Bin ich jedoch bei ihm, verlässt mich der Mut und alle Gedanken und Gefühle, die ich ihm zu offenbaren wünschte, ersterben in mir, in einem ängstlichen Schweigen. Niemals habe ich ihm gesagt, dass ich ihn liebe, und niemals werde ich es ihm sagen. Denn ich habe begriffen, dass Gott ihn zu großen Dingen berufen hat, Dingen, die größer sind als meine Liebe, und dass er von Gott zu großen Zielen erwählt, allen Kindern gehört, die seinen Aufruf vernommen haben und jetzt schon hinter ihm gehen und morgen hinter ihm gehen werden. Gott hat uns allen mit den Worten Jakobs und durch ihn offenbart, was wir zu tun haben. Schon in jener selben Nacht brachen wir auf, um die Stadt Jerusalem aus den Händen der heidnischen Türken zu befreien. In der Nacht machten wir uns auf, beim Schlage der Glocken und beim Weinen der Mütter. In den offenen Ställen schrien die Kühe, denn wir hatten sie von den Weiden getrieben und sie zu melken versäumt. Und da, als wir unsere Elternhäuser schon verlassen und uns um Jakob geschart hatten, bereit für diesen Weg, der voll war von Geheimnissen und unbekannten Fairnissen, einen Weg, Vater, an dessen unbegreifbarem Ende die gewaltigen Mauern und Türme Jerusalems wie im Traume erwuchsen, mit dem einsamsten aller Gräber der Welt, denn es war ein der Gewalt und der Knechtschaft übergebenes Grab. Damals, Vater, als unsere Herzen schlugen, denn nur mit schnellem, angstvollen Herzschlag konnten wir über den weiten und unbekannten Weg sprechen, der sich uns in jener unerwarteten Nacht auftat. Damals, inmitten der Dunkelheit, den Schlägen der Glocken, dem Weinen der Mütter und dem Schreien der Kühe, die am Überfluss ihrer Milch litten, befahl uns Jakob, noch einmal in die Häuser zurückzukehren, damit jeder von uns ein letztes Mal die ihm anvertrauten Kühe melke. Erst nachdem dies ein letztes Mal geschehen war, brachen wir auf und zuerst in dieser Nacht wandte ich mich an die Güte und das Erbarmen Jesu mit einem Gebet, damit er mir verzeihe, dass ich das Elternhaus Vater und Mutter nicht aus Liebe zu ihm verlassen hatte, sondern gebunden und angefüllt von einer anderen Liebe. Sie ging mit unverwandt niedergeschlagenen Augen, und es schien ihr, als ob die nackten und geschwollenen Füße des alten Mannes neben ihr mit immer größerer Mühe und langsamer als bislang vorwärts gingen. So als suchten sie, in der Berührung mit der Erde verharrend, notwendige Linderung. Er sagte mit einer ebenfalls sehr müden Stimme: Mein Kind, mein armes, verlorenes Kind, du glaubst, dass es euch Unerfahrenen, die ihr als einzige Waffe eure unschuldige Jugend tragt, gelingen wird, das zu vollbringen, was in den letzten Jahren den Mächtigsten dieser Welt, den Königen, Fürsten und Rittern, zu vollbringen versagt blieb. Du glaubst, dass ihr wirklich das geschändete Grab Christi aus den Händen der Heiden befreien könnt? Ich glaube es, Vater, sagte sie, ohne den Kopf zu heben, aber mit dem Ton klarer Gewissheit. Ich glaube, dass uns Jakob zum fernen Jerusalem hinführen wird und dass eines Tages, ich weiß nicht, wann dieser Tag anbrechen wird, vielleicht in einem Monat, einem Jahr, aber es wird so ein Tag anbrechen, da die Pforten Jerusalems sich vor uns öffnen und wir durch die Pforten eintreten werden, um endlich und für immer das Grab Jesu aus der Übermacht und Knechtschaft der Heiden zu befreien. Ich glaube, Vater, dass ein solcher Tag anbrechen wird, obwohl ich nicht weiß, ob in einem Monat oder in einem Jahr. Der alte Mann hielt inne und dachte: Gütiger Gott, lass nicht zu, dass mein schrecklicher Traum wahr werde. Er ist alt und müde, dachte sie. Es wird ihm an Kraft gebrechen, mit uns nach Jerusalem zu kommen. Nur wir werden, dank Jakob, eines Tages durch die Pforten Jerusalems eintreten. Jetzt sollte er mich segnen, denn er sollte mich nicht mit meiner Liebe wie mit einer Todsünde lassen. Nicht meine Liebe ist Sünde, sondern das, dass ich nur ihr und nicht auch jener größeren Liebe dienen kann, der Jakob dient. Wenn er mich segnen und lossprechen wird, werde ich mit meiner Liebe allein bleiben. Sie fühlte sich durch den Augenblick der Lossprechung gereinigt, obgleich dieser Augenblick noch nicht gekommen war. Von einer großen Rührung plötzlich durchdrungen, dachte sie: Wenn dieser ferne Tag kommt und sich die Pforten Jerusalems vor uns öffnen werden, werden sie es leicht und lautlos tun. Denn es werden unserer Hunderttausende sein. Alle Glocken werden läuten, und dann, wenn wir an dem für immer von Gewalt und Knechtschaft befreiten Grabe Jesu stehen werden, wird er zu mir kommen, meine Hand nehmen und sagen: Dir, liebste Maud, verdanke ich, dass mich die Kinder von Chlor erhört haben und mir nachfolgten. Denn du als Erster hast mir geglaubt und zu mir gehalten, die ganze Zeit über warst du mit mir. Und jetzt, da das, was Gott mir aufgetragen hat, schon vollbracht ist, kann ich dir, Maud, sagen: Ich liebe dich, Maud. Immer habe ich dich geliebt. Zuerst wie eine Schwester, doch schon lange wie ein Mann eine Frau liebt. Ich liebe dich, Maud. Und nur dich, liebste Maud, mein kleiner Lichtstrahl, mein Vögelchen. Ihre Augen füllten sich mit Tränen, und sie sah weder die nackten und geschwollenen Füße des Beichtvaters noch die Schatten und Strahlen, die lautlos umherschwankten, noch die eigenen Füße. Und sie fühlte eher die Bewegung der großen, schweren Hand, als dass sie sie wahrnahm, die jetzt über ihrem Haupte das Zeichen des Kreuzes schlug. »Ich sage dich los von deinen Sünden, mein Kind«, sagte er mit matter Stimme. »Und ich erteile dir keine Buße, denn es scheint mir nach meiner Erfahrung in den menschlichen Dingen, dass deine Liebe für dich genügende Buße geworden ist. Möge sich der allmächtige Gott deiner erbarmen und zulassen, dass Christus, zu dessen Grab du gehst, in deinem Herzen den ersten Platz einnehme. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.« Sie verneigte sich, die Augen mit Tränen gefüllt, um dem alten Mann die Hand zu küssen. Eine große und abgearbeitete Hand, von grob gewordener, rauer und harter Haut bedeckt. Indem sie diese grob gewordene, raue und harte Hand küsste, dachte sie: Wenn er fortgeht, werde ich mit meiner Liebe allein bleiben. Und als er fremd schon und fern weiterschritt, mit Mühe die Erde mit den bloßen Füßen berührend, stand sie allein. Losgerissen von jenem Mann, aber noch nicht von den Schatten umfasst, die lebende Menschen zu werden begannen. Sie dachte: Er wird mich bei der Hand nehmen. Und da, als sie die Schatten nicht mehr sah, sondern sich von lebenden Körpern umgeben fühlte, dachte sie: Das wird niemals geschehen. Niemals wird er mich lieben. Sie sah Robert mit gleichmäßigem, ruhigen Schritt an sich vorbeigehen. Sie sah seine kräftigen Arme und das dunkle, kurze Haar. Er war ganz Ruhe, Sicherheit und Zuversicht. Niemals werde ich ihn lieben, dachte sie fast mit Trauer. Und sie erinnerte sich eines vergangenen Abends, als sie Jakob vergeblich gebeten hatte, nach Chlor zu kommen. Denn an diesem Abend sollte aus Anlass der Hochzeit ihrer Schwester Agnes ein Tanz sein. Sie standen vor der Hütte, von der Weide drangen die Rufe der Hirten, die die Kühe zusammentrieben, zu ihnen. Ein Kuckuck rief in der Tiefe des Urwalds. Ich sagte leise: Ich dachte, du würdest mich ein wenig mögen. Er lächelte und sagte: Ich mag dich. Von unten kam die Stimme Roberts herauf. Er rief: Maud. Robert ruft dich, sagte Jakob. Ich fragte: O Jakob, warum bist du so anders als alle? Er sah mich an, als verstünde er nicht, was ich sagen wollte, wie immer in Gedanken entfernt. Ich sagte, »Du magst die Menschen nicht?« »Ich mag sie«, sagte er. »Aber du meidest sie. Warum?« Jetzt schaute er nicht auf mich, sondern irgendwohin zur Seite und sagte, »Ich weiß nicht.« »Wird dir die Zeit nicht lang so allein?«, fragte ich. Er verneinte mit einer leichten Kopfbewegung und fragte ich, »Bist du nie traurig?« »Manchmal«, sagte er, unverwandt zur Seite blickend. Robert rief wieder, »Mord.« »Er wartet auf dich«, sagte er. Da dachte ich, »Niemals wird er mich lieben.« Und vor Angst, ich könnte weinen, wandte ich mich ab und begann schnell zu laufen. Robert wartete auf mich am Rande der Weide. Ich lief an ihm vorbei und hielt erst inne, als er mich einholte und an der Hand fasste. Wir gingen schweigend weiter, ohne uns anzusehen. Er sagte, »Mord.« Ich wollte meine Hand zurückziehen, aber er hielt sie fester. »Ich liebe dich, Mord«, sagte er. »Und niemals werde ich aufhören, dich zu lieben.« Er ging gemessenen Schrittes kraftvoll und gesammelt, er war ganz Ruhe und Sicherheit. Und das, was er sagte, war auch ganz Ruhe und Sicherheit. Er hat eine warme, kräftige Hand, bei ihm hätte ich mich geborgen fühlen können. Ich sagte flüsternd, um meine Worte weniger eindringlich zu machen, »Ich kann dich nicht lieben, Robert.« Eine Weile schwieg er, dann sagte er, »Aber ich liebe dich und werde so lange warten, bis auch du mich liebst.« Da blieb ich stehen, eiskalt im Herzen. »Nein«, rief ich, »niemals werde ich aufhören, ihn zu lieben.« Schon waren die letzten Kühe von der Weide gegangen und die Stimmen der Hirten in der Ferne verklungen. Es war still und leer, wir waren allein. Er musste fühlen, wie meine Hand zitterte. »Komm«, sagte er. »Es wird kühl.« Jetzt ging er nicht mehr als 5, 6 Schritte voraus. Sie sah seinen mächtigen Schatten, der Ruhe und Vertrauen ausstrahlte. Sie sah seine nackten Arme und das dunkle, kurze Haar. Er ging mit seinem gewöhnlichen, gleichmäßigen und ruhigen Schritt. Er fühlte keine Ermattung, denn die Wachsamkeit, die ihn ausfüllte, ließ keinen Raum dafür. Er sah vor sich her. Jetzt, als er an der Seite des alten Beichtvaters ging und nichts mehr vor ihm war als jener Waldpfad, der ihr gemeinsamer Weg war, ein von Gras überwachsener, durch die gewaltigen Mauern des Urwalds dringender Pfad, erst jetzt, da er zum ersten Mal nach dem Auszug aus Kloaze Häupten des Zuges allein schritt und niemand ihm den Weg verstellte, den sie zu bewältigen hatten, wurde er sich der Vielzahl von Tagen und Nächten in ihrem gleichförmigen Ablauf bewusst. Und sogleich, als er das dachte, verstand er, dass die Tage und Nächte, die dem endlosen Weg Maß und Ziel geben würden, nicht Geduld und Gleichmut mit sich führen würden, sondern dass diese Tage und Nächte in der Hitze unter schwelendem Himmel jeglichen Schattenstreifens beraubt, in der lastenden Hitze, in den Stürmen und den über den entblößten Flächen wild strudelnden Regengüssen und bei nachhaltigem Regenfall und bei all dem, was Himmel und Erde bei Tag und Nacht mit sich bringen könnten, sie in ihrer unermessbaren Vielzahl verfolgen und quälen und nur selten mit milden Gaben beschenken würden, um sie darauf nach kurzen Stunden der Linderung und Geborgenheit wieder in die wirbelnden Kräfte zu stoßen. Er dachte an Mord, an ihre zarten Hände und Füße. »Sie sind nicht zerbrechlich«, dachte er, »aber auch nicht genügend kraftvoll und widerstandsfähig für die Mühen.« Er dachte an ihre Mädchenarme, die zu fein und schwach schienen, um schutzlos Glut, Sturm und Regen preisgegeben zu werden. Sturm und Regen. Und wieder dachte er an die kleinen Mädchenfüße Mords, die über Sand und Stein traten, auf harte, unfruchtbare Erde, die von Sonnenglut ausgedörrt war. Dann brachte er plötzlich alle diese Gedanken in sich zum Schweigen und begann zu sprechen. »Mein Vater, Philipp von Cloix, ist Müller. Unsere Mühle ist alt, stark und sehr schön. Eine solche Mühle findet man im ganzen Umkreis nicht. Mein Urgroßvater war Müller, mein Großvater war Müller, mein Vater ist Müller. Und auch ich hätte es werden sollen. Ich bin schon 15 und der einzige Sohn meines Vaters. Denn alle meine älteren Brüder sind tot. Ich habe immer gedacht, ich würde bis an das Ende meines Lebens in meiner Mühle arbeiten und mein Sohn würde nach Jahren diesen Platz einnehmen. Aber siehe, da kam der Tag, da ich meinen Vater verlassen musste, obwohl er alt ist und meiner Hilfe wohl bedarf. Niemals wollte ich ein schlechter Sohn sein. Und doch bin ich es geworden aus Liebe zu einem Mädchen, das Maud heißt und die Tochter des Schmieds Simon von Cloyes ist. Ich tat, Vater, was ich tat. Aber ich konnte nicht anders. Denn über alles in der Welt liebe ich Maud. Ich liebe sie, obwohl sie mich nicht liebt. Sie ist zerbrechlich und zart. Sie hat kleine, zierliche Füße und schon jetzt, da wir erst 5 Wochen unterwegs sind, sehe ich Ermüdung in ihren Augen. Wer würde sie vor allzu großen Mühen schützen, wer über sie wachen, wenn ich nicht bei ihr wäre? Ich könnte, Vater, nicht anders handeln. Und darum musste ich, ohne es zu wollen, meinem Vater durch mein Weggehen großen Schmerz zufügen. Damals verstand ich, dass der Schatten jeder Liebe das Leiden ist. Es ist unmöglich, nicht zu lieben. Aber wenn man liebt, spaltet sich die Liebe auf in Liebe und Leiden. Als ich meinen Vater in jener Nacht zum letzten Mal sah, bevor wir unsere Heimat doch verließen, sagte er mir kein böses Wort, versuchte nicht, mich mit Gewalt zu halten. Er stand gebeugt und mit geneigtem Haupt in der Tür unserer Mühle. Ich stand einen Schritt vor ihm. Wir sprachen nichts. Aber er wusste schon von allem. Alle Glocken schlugen in unserer Kirche, wir standen eine lange Weile beieinander, so nah, dass es mir schien, als hörte ich den Schlag seines alten und matten Herzens, bis er plötzlich emporsah, mir eine Hand auf die Schulter legte und nicht laut, aber auch nicht leise, sagte: Robert. Nur dies eine Wort, sagte er. Aber ich wusste, dass er mit diesem einen Wort alles sagen wollte. Da nahm ich seine Hand von der Schulter und küsste sie und sagte: Ich muss gehen, Vater. Und ich ging davon in die Nacht, die voll war von der Dunkelheit und dem Schlagen der Glocken, die so nur zu Begräbnis und Hochzeit geläutet werden. Jetzt aber läuteten zu etwas, von dem ich nicht wusste, ob es Begräbnis oder Hochzeit war, zu etwas, was sich in unserem Dorf noch nie begeben hat und vielleicht nirgendwo auf der Welt. Etwas, das ich nicht verstehen konnte, obgleich ich mich ihm aus Liebe zu Maud hingab. Ich denke, Vater, dass damals in der Nacht, da wir unser Heimatdorf und unsere Häuser, unsere Väter und Mütter verließen, niemand von uns es verstand. Vielleicht einzig Maud. Wir begriffen nicht, was Jakob widerfahren war, als er während 3er Tage seine Hütte nicht verließ und mit niemandem von uns sprechen wollte, niemanden zu sich ließ. Immer war er etwas anders als wir. Er war nicht nur schöner, sondern auch anders als alle Knaben. Mein Vater meinte, dass es wohl deswegen sei, weil er eine Waise ist. Und obgleich er von Anfang an zwischen uns aufwuchs, wusste niemand, wer seine Eltern waren. Ein alter Glöckner, der noch lebt, fand ihn eines Tages vor 15 Jahren in einem Körbchen auf den Stufen unserer Kirche ausgesetzt. Er wurde getauft und erhielt den Namen Jakob, denn es war gerade der Tag des heiligen Jakob. Der Schmied Simon, der Vater von Maud, nahm ihn zu sich. Man nannte ihn Jakob den Findling. Soweit ich denken kann, war Jakob anders als wir alle. Niemals liebte er gemeinsame Spiele, er wollte allein sein. Und wenn er mit uns spielte, so geschah es auf eine Weise, als sei er zwar bei uns und doch zugleich an einem anderen Ort. Trotzdem liebten wir ihn alle. Er war sehr schön. Und wenn er mit diesem seinem ein wenig scheuen und ein wenig verlockenden Lächeln lächelte, oder wenn er uns mit seiner milden und wohltönenden Stimme bezauberte, konnten wir nicht anders als ihn lieben. Seit einem Jahr war er der erste der Hirten von Chlor, aber in der letzten Zeit war er immer seltener mit uns zusammen. Niemals kehrte er mit uns zur Nacht ins Dorf zurück. Er errichtete sich eine Hütte am Rande des Urwalds hoch über unseren prächtigen Weiden. In dieser Hütte verbrachte er die Nächte. Aber es schien, als legte er sich spät zur Ruhe, denn oft sahen einige von uns, dass noch nach Mitternacht vor seiner Hütte ein einsames Feuer glomm. Sogar unlängst, als in unserem Dorf ein großes Fest war, die Hochzeit Agnes, der älteren Schwester von Mord, kam Jakob nicht zu uns. Und daher verstanden wir nicht, als er nach diesen 3 Tagen, da er niemand sehen und sprechen wollte, plötzlich gegen Abend aus seinem freiwilligen Gefängnis trat. Wir sahen ihn so, wie wir ihn immer gesehen hatten. Als gegen Sonnenuntergang die Zeit gekommen war, die Kühe von den Weiden einzutreiben, stand er aufrecht vor der Hütte, eine Hand an der Hüfte. Der Schein der Sonne glitt langsam von ihm ab und er wartete, bis der letzte Sonnenstrahl zu seinen Füßen verlosch. Aber nicht wie sonst in diesem Augenblick hob er die Hände zum Mund, um den rauen Ruf auszustoßen zum Zeichen für uns, dass wir das Eintreiben der Kühe zu beginnen hätten. Denn an jenem Abend hob er die Hände nicht zum Mund, und wir hörten seine Stimme nicht. Langsam begann er, den sanften Abhang zu uns herabzusteigen. Ich erinnere mich gut, dass er sehr bleich war, und ich wusste schon, dass etwas geschehen würde, aber nicht, was es sein könnte. Niemand von uns dachte daran, dass schon die Zeit des Eintreibens der Kühe gekommen war. Wir standen in Schweigen, und das dauerte sehr lange, und je näher er uns kam, desto langsamer ging er. Und er schien immer bleicher zu werden, als sei alles Blut aus seinen Wangen gewichen. Schließlich stand er mitten unter uns in tiefstem Schweigen. Und schon wussten wir, dass er etwas sagen wollte, und scharten uns dicht um ihn herum. Ich erinnere mich keiner ähnlichen Stille, wie sie damals war. Und in dieser Stille und ohne auf uns zu blicken, begann er zu sprechen. Du weißt sicher, Vater, was er damals sagte. Seine Worte kreisen ohne Unterlass in uns und außerhalb von uns. Wir kennen sie auswendig, jeder von uns. Aus dem tiefsten Schlaf geweckt, könnte sie wiederholen. Aber obwohl wir sie auswendig kennen, weiß ich nicht, ob wir sie verstehen. Denn sie wachsen über uns hinaus wie all das, was man nicht mehr zu begreifen vermag. Aber damals, als er sie zwischen und für uns 14 Hirten von Chlor aussprach, verstanden wir sie noch weniger als jetzt, da diese Worte sich in einen Weg umgestaltet haben, der sich vor uns herzieht und in ein Ziel, das wir uns nicht vorzustellen vermögen, das aber unser Ziel geworden ist. Und irgendwo im unbekannten Land, unter unbekanntem Himmel, werden sich vor unseren Augen die Pforten und Mauern einer unbekannten Stadt abzeichnen. Damals, als er bleich und ohne auf uns, die wir um ihn geschart standen, zu blicken, über die herzlose Blindheit der Könige, Fürsten und Ritter sprach und uns aufrief, der Stadt Jerusalem, die in den Händen der heidnischen Türken ist, Gnade und Barmherzigkeit zu erweisen, sagte er noch, dass der allmächtige Gott uns auserwählt habe, da über alle Macht der Erde und des Meeres erhaben, der vertrauende Glaube und die Unschuld der Kinder die größten Taten zu vollbringen vermöchten. Nachdem er all dies Unbegreifliche und Unverständliche gesagt hatte, schwieg er. Und danach sagte er sehr leise mit einer Stimme, in der nur Leid und flehentliche Bitte war: Erbarmt euch des heiligen Landes und des einsamen Grabes Jesu. Als dies alles schon geschehen war und von neuem jene Stille eintrat, die auch herrschte, als er zu uns gekommen war, dachte ich: Vater, und ich könnte schwören, dass es alle dachten, armer, unglücklicher Jakob, er ist wahnsinnig geworden in seiner Einsamkeit, der Hochmut hat ihn erschlagen. Wenn es in meiner Macht gestanden hätte, das, was geschah, abzuwenden, hätte ich mir eine Hand abhacken lassen. Ich wusste, dass Jakob seinen Aufruf nicht ein zweites Mal würde wiederholen können, denn es war ein Aufruf, wie man ihn nur einmal ergehen lassen kann, indem man entweder Triumph oder endgültige Niederlage davonträgt. Ich wusste, dass er eine Niederlage erlitten hatte und dass wir nach einer Weile beginnen würden, schweigend auseinanderzugehen, ihn mit seinen Einsamkeiten und Verirrungen allein lassend. Schon wollte ich zu Jakob gehen, um ihm zu sagen, ich werde dich zur Hütte begleiten. Du sollst dich hinlegen, du bist krank. Da fühlte ich plötzlich auf der Schulter die Berührung einer leichten Hand. Es war Maud, die ganze Zeit über hinter mir gestanden hatte. Jetzt zwang sie mich mit dieser Bewegung, mich nach ihr umzuwenden. Aber ohne auf mich zu blicken, als nehme sie mich überhaupt nicht wahr, ging sie an mir vorbei auf Jakob zu und stand eine Weile wortlos und ohne Bewegung bei ihm. Ich wollte rufen, Maud, tu es nicht. Doch bevor es mir gelang, das zu sagen, wandte sie sich uns zu, fasste die Hand Jakobs und begann, ebenso bleich wie er und schöner als je zuvor, mit einem Antlitz, das in diesem Augenblick ein heiliges Antlitz zu sein schien, und mit von Licht erfüllten Augen, deren Schein und Tiefe nicht von dieser Erde waren, zu sprechen. Ich erinnere mich an keins der Worte, die sie sagte. Ich denke, dass auch sie selbst und Jakob und alle anderen sich nicht daran erinnern. Niemand hat diese Worte jemals wiederholt. Und dennoch vermochten es diese, von allen und sogar von ihr selbst vergessenen Worte, dass wir jetzt dieses Weges ziehen. Ihre nunmehr vergessenen Worte waren wie ein Stein, der ins Wasser fällt, selbst zur Tiefe sinkt, aber hinter sich Wellen zurücklässt. So vollbrachte Maud das Wunder, das Jakob nicht zu wirken vermochte. Dadurch, dass sie bei ihm stand, und dadurch, dass sie zu sprechen begann, erhob sie ihn aus seiner Niederlage und wandelte seinen Wahnsinn in Sendung, seine Schwäche in Kraft. Jetzt erinnert sich schon niemand mehr daran, aber ich erinnere mich, denn während dieser wenigen Augenblicke durchlebte ich mehr als in meinem ganzen bisherigen Leben. Und wenn man sagen kann, dass man eine unbekannte Zukunft sieht, so erblickte ich sie damals. Und obgleich in mir nur Dunkel und Verzweiflung waren, kein Glaube und keine Hoffnung, denn in dieser Stunde war auch meine Liebe zu Maud einzig Dunkel und Verzweiflung, ging ich zu ihnen. Als Maud aufhörte zu sprechen, stand ich bei ihnen, bei Jakob und Maud. Und es waren unser schon drei. Und nach einer Weile, die kürzer war als die kürzeste Weile, waren alle bei uns. Später erzählten einige, dass sie in diesem Augenblick einen gewaltigen Blitz zu sehen wähnten, der mit mächtigem Schein den heiteren Himmel durchteilt habe. Andere wieder, dass sie die Erde unter ihren Füßen erzittern fühlten. Schon fiel die Dämmerung herab, als wir singend nach Chlor zurückkehrten. Jakob schritt als erster, ich ging neben Maud. Und fortwährend war nur Dunkel und Verzweiflung in mir. Noch bekannte ich dir nicht, Vater, dass Maud, die ich liebe, Jakob liebt, er aber ihre Liebe nicht erwidert. Dann, als wir immer noch singend zu den ersten Hütten gelangten, wurde es plötzlich Nacht um uns her, und in unserer Kirche begannen die Glocken zu läuten. Er verstummte, und da der alte Mann im braunen Habit nichts erwiderte, gingen sie also in Schweigen weiter. Der alte Mann trat mit seinen großen, geschwollenen Füßen auf die Erde. Robert an seiner Seite ging ruhig und gesammelt, sparsam in den Bewegungen, als schränke er bewusst seine Kräfte ein, um so Körper und Geist zur rechten Ausführung aller kommenden Arbeiten und Pflichten vorzubereiten. Er dachte, in einer Stunde wird es dunkel sein. Die Nacht wird kühl sein und die Erde wird Tau bedecken. Wenn wir vor Anbruch der Dunkelheit zu keinem Dorf gelangen, werden wir im Urwald nächtigen. Die Nacht wird kühl sein und Maud wird vor Kälte zittern. Liebte sie mich, könnte ich sie mit der Wärme meines Körpers vor der Kälte bewahren. In meinen Armen könnte sie sorglos schlafen. Denn die Liebe kann sogar Hunger stillen. Mein Sohn, sagte der alte Mann und verstummte, als habe er die ihm nötigen Worte verloren. Wieder gingen sie schweigend. Er dachte unerwartet für sich selbst, jetzt könnte ich nicht so sprechen wie damals. Jetzt hätte ich mehr und weniger zu opfern. Es war diese schöne vorfrühlingshafte Mondnacht, in der sich das Ganze doch vergnügte, denn man beging das Hochzeitsfest Agnes, der Schwester von Mord. Die große Wiese in der Nähe unserer Mühle war voll von Tanzenden. Eine Handvoll Wandermusikanten spielte mit Flöten und Trommeln zum Tanze auf. Aber Mord wollte nicht tanzen. Immer noch hoffte sie, dass Jakob käme. Wir standen weit ab von den Tanzenden, im Schatten junger Schlehen. Ich sagte, wenn ich reich wäre, würde ich viele treffliche Ritter um mich versammeln und dir ein Schloss gewinnen. Die schönsten Kleider und Kleinodien würdest du haben, und Troubadoure würden zum Preise deiner Schönheit und Güte Lieder dichten. Plötzlich sah ich, wie sich ihr Gesicht belebte. Mein Herz schlug schneller. Aber sogleich sah ich meinen Irrtum ein. Mord schaute nicht mich, sondern einen Knaben an, der sich durch die Tanzenden drängte und in seiner zierlichen Gestalt und dem glänzenden Haar Jakob glich. Aber als er uns seinen Kopf zuwandte, hörte er auf, Jakob zu sein. Mord sang in sich zusammen und sagte nach einer Weile leise, »Ich bin nicht gut.« Ich wollte widersprechen, aber der lief Blanka herausfordernd und tänzelnd an uns vorbei. Sie musste uns gesehen haben, obwohl wir im Schatten des Busches standen, denn sie hielt plötzlich inne. »Oh, das seid ihr«, rief sie mit tiefer, rauer Stimme. »Warum tanzt ihr nicht?« Sie kam auf uns zu, errötet, ihrer Schönheit bewusst. »Komm, tanzen wir«, sagte sie zu mir. Und da ich schwieg, lachte sie. »Willst du nicht?« »Was bist du für ein Tölpel, Robert? Alle Welt weiß, dass sie sich bis zum Wahnsinn in Jakob verliebt hat, und du kriechst ihr nach wie ihr Schatten. Wenn du ein Mann wärst, ich bin einer«, sagte ich, »und deshalb schlage ich dich nicht.« Wieder lachte sie und sagte zu Mord, »Weißt du, du dumme Gans, was ich jetzt mache? Ich habe Lust auf deinen hübschen Jakob. Und wenn ich auf etwas große Lust habe, dann bekomme ich es auch. Vergnüg dich, Mord.« »Mein Sohn«, sagte der alte Mann, »ich bin um so viele Jahre älter als du, dass du mein Sohn, ja mein Enkel sein könntest. Ich dachte, während ich dir zuhörte, gib mir Gott genug Kraft und Weisheit und genug Glauben, Hoffnung und Liebe, damit ich diesem Knaben helfen kann.« »Mein Vater«, sagte Robert leise, »ich will glauben, dass wir zum fernen Jerusalem gelangen, denn ich will stark sein.« »Mein Sohn«, sagte der alte Mann, »dein Glaube«, und er verstummte, weil er dachte, aus Unglück, Leiden und Verlorenheit entsteht der Wunsch nach Glauben. Aus eben diesen vergifteten Quellen wächst der Glaube heraus. Lass nicht zu, o Gott, dass mein schrecklicher Traum jemals wahr werde und dass die tote und sonnenverbrannte Wüste für diese Kinder das Ende ihres Weges werde. Dieser Kinder, die noch nicht für das Leben fähig und unschuldig sind, und jener Kinder, die schon die ersten Qualen erfahren haben. Der Glaube«, sagte er, »kann große Dinge vollbringen. Berge kann er versetzen.« »Ich weiß«, sagte Robert, »daher will ich glauben, dass wir eines Tages durch die Pforten Jerusalems eintreten werden.« Da begann jener die Lossprechung zu sagen. Er wandte sich ihm mit seinem ganzen großen Körper zu und hob die abgearbeitete Hand zum Segen. Und als er über dem Haupte des Knaben das Zeichen des Kreuzes schlug, trafen sich ihre Blicke für einen Augenblick. »Viel hat er schon erleiden müssen«, dachte Robert. »Und viele Leiden wird er noch erfahren«, dachte der alte Mann. Danach blieb Robert stehen, während jener weiterging, einsam und in den Schultern gebeugt. »Jetzt du«, hörte Robert hinter sich die Stimme Alexander Melissens. Blanka ging langsamen Schritts an ihm vorbei auf den Beichtvater zu. Ihr Schritt war herausfordernd auf diesem Waldpfad. Sie selbst wirkte fremd und seltsam aufdringlich. Sie trug ein Kleid aus schwerer hellgrüner Seide mit Goldfäden durchwirkt. darüber einen ärmellosen, purpurnen Überwurf, der unten weit war. Schatten und Sonnenstrahlen glitten über den Purpur ihres Überwurfs und über die lose auf dem Purpur ruhenden Haare. Sie bewegte sich frei in diesem Reichtum an Stoff und Farben, als sei sie im Überfluss geboren. Zugleich aber wirkte sie herausfordernd. Aber das hatte sie im Blut. Als sie sich dem einsamen, einen Schritt vor ihr gehenden Manne näherte, dachte sie, »Ich wünschte, es wäre schon Nacht. Ich hasse ihn. Aber nicht dann, wenn er mir das tut. Denn er tut es besser als alle anderen, mit denen ich schlief. Er kommt gewaltsam in mich. Aber dann bleibt er lange in mir, gerade so lange, wie er und ich es brauchen. Er sagt nichts. Und ich weiß, dass, wenn er in mich dringt, er nicht an mich denkt, sondern an jemand anderen. Und dass er nicht mich, sondern jemand anderen in den Armen halten möchte. Aber auch ich, wenn er in mich kommt und die ganze Zeit danach, denke nicht an ihn, sondern an jemand anderen. Das wissen wir beide. Und darum können wir das so lange miteinander tun, um uns danach wieder zu hassen und von Neuem, wenn die Nacht herabfällt, die Kleider von uns zu reißen und miteinander zu sein, ohne gegenseitige Liebe, aber knechtisch aneinander gebunden durch eine gemeinsame Liebe. »Ich höre dich, mein Kind«, sagte der alte Mann. Aufmerksam betrachtete sie seinen großen, geschwollenen Fuß, wich ein wenig zur Seite und ließ ihren Blick über den groben, rauen Rock seines braunen Habits streifen. Er ging, ohne auf sie zu sehen, die Hände in den Ärmeln verborgen und das Haupt ein wenig zu Boden geneigt. »Was soll ich diesem schwachen Greis sagen?«, dachte sie. »Er ist alt, schmutzig und stinkt wie ein alter Bock.« Sie sah sich über eine Weide laufen, die von Mondschein erhellt war. »Darüber werde ich ihm erzählen.« Sie lächelte trotzig. Aber sie schwieg und sah sich wieder über die Weide laufen. Er verstellte ihr den Weg, als sie zum Birkenhain lief. Er erschien so unerwartet vor ihr, dass sie, wäre nicht der kräftige weiße Andalusier gewesen, den sie eine Weile darauf unweit an einem Baum gebunden sah, hätte meinen können, sie träume oder sei den Täuschungen eines Zaubers erlegen. Niemals zuvor hatte sie ihn gesehen. Aber als sie verstand, dass sie nicht träumte und nicht in der Macht eines Zaubers stand, fand sie ihre Sicherheit wieder. Er war dunkelhaarig, hatte ein schmales, finsteres Antlitz, war breitschultrig und von starkem Wuchs. Er trug eine kurze, silberglänzende Tunika, eng anliegende Beinkleider aus grünem Leinen, Lederstiefel und ein kurzes Schwert am Gürtel. »Er hat dich weggejagt«, sagte er. In der ersten Abwehr verletzter Eigenliebe rief sie, »Nein.« Danach fragte sie, schon ruhig geworden, »Woher weißt du das?« Er lächelte voller Verachtung und wiederholte mit tiefer, leicht heiserer Stimme, »Er hat dich weggejagt.« Sie konnte nicht umhin zu fragen, »Kennst du das Mädchen, mit dem er schläft?« Er antwortete nicht und sah sie nur eindringlich an. »Ist es schöner als ich?« fragte sie. Und da er immer noch schwieg, sagte sie ihm gerade in die dunklen, finsteren Augen blickend, »Kannst du es so tun, dass ich aufhöre, an ihn zu denken?« Da nahm er ihre Hand, drückte sie so fest, dass sie kurz aufschrie und zog sie tiefer in den Schatten. Sie erblickte einen auf dem Gras ausgebreiteten Purpurmantel. »Entkleide dich«, sagte er. Sie wusste, dass er es tun würde. Sie fragte, »Wer bist du?« »Entkleide dich«, wiederholte er. Ich lag nackt auf dem Purpurmantel. Noch niemals hatte ich auf einem Stoff gelegen, der so angenehm war in der Berührung. Ich hörte, wie er sich entkleidete. Aber er tat es ohne Eile. Ich vernahm das Geräusch der auf die Erde geworfenen Kleider. Ich hielt die Augen geöffnet, und als er mit bloßen Füßen auf den Mantel trat und über mir stand, sah ich ihn in seiner ganzen Nacktheit. Aber noch wusste ich nicht, dass er seinen Körper und seine Männlichkeit nicht mir hingeben wollte, sondern jemand anderem. Er sagte nackt über mir stehend, er hat dich weggejagt. Niemals im Leben begehrte ich Jakob so wie in diesem Augenblick. Ich sagte, tu es so, dass ich nicht mehr denke. Da kam er in mich. Aber als er danach neben mir lag, den Kopf in die Hand gestützt, fragte er, hast du an ihn gedacht? Ich antwortete ja. Ich habe an ihn gedacht. Ich auch, sagte er. Weißt du, wer in seiner Hütte ist? Ich fragte nicht, und er sagte nach einer Weile, mein Herr und Beschützer, Graf Ludwig, Herr über dieses ganze Land, Graf von Chartres und Blois. Danach nahm er mich wortlos und die Augen schließend in die Arme und kam in mich. Mein Kind, sagte der alte Mann, außer deinem Schweigen hast du mir nichts zu bekennen? Sie richtete sich auf und gab ihrem Gang etwas absichtlich Tänzerisches. Ich habe dich nicht gebeten, alter Mann, dass du meine Bekenntnisse anhörst. Du willst also ohne Beichte und Vergebung weggehen. Sie lachte heiter und sagte, ich werde es ohne deine Erlaubnis tun. Und als sie sich leicht abwandte, erblickte sie für einen Augenblick die Menge, die so träge dahinzog, dass sie fast unbeweglich schien. Sie sah tausend helle und dunkle Köpfe, einen beim anderen. Das Weiß der Mädchenkleider und die leinenen Bauernkittel der Knaben und in der Höhe schwarze Kreuze, Fahnen und bunte Baldachine. Es war still. Und irgendwo in der Ferne, am unsichtbaren Ende des Zuges, erklang der kurze, hohe Ton eines unachtsam angerührten Glöckchens. Und es schien ihr, dass das, was sie in diesem Augenblick sah, nur Traum war, und es ausreiche, die Hand zu heben oder tiefe Atem zu holen, um in einer anderen Welt zu erwachen. Aber ehe sie das tun konnte, erblickte sie Alexander vor sich. Er stand nur einen Schritt von ihr entfernt, mit einem Gesicht, dessen beunruhigende Finsternis sie in noch größerer Nähe über sich gebeugt zu sehen gewöhnt war, wenn sie mit weit geöffneten Augen in dieses ebenso bekannte wie fremde Gesicht blickend seine gewaltsame und kräftige Männlichkeit in sich empfing. Sie stand bewegungslos, er presste ihre Hand und sagte, »Warum beichtest du nicht?« »Lass«, sagte sie, »ich will nicht beichten.« Aber sie musste nachgeben, denn er zwang sie dazu. Und von neuem sah sie eine Weile vor sich über dem dunklen Haupt Alexanders die starren schwarzen Kreuze, die Fahnen und Baldachine und darüber gelblichen Staub, der zwischen den Schatten des Urwalds und zwischen den in ihn durchdringenden Strahlen der untergehenden Sonne hindurchflimmerte. »Geh zurück zu ihm«, sagte er mit jener gedämpften und zugleich heiseren Stimme, mit der er sie auch geheißen hatte, sich zu entkleiden. »Lass«, wiederholte sie. Da sagte er, »ich werde dich erschlagen wie eine Hündin, wenn du nicht beichtest und keine Vergebung erhältst. Lüge, aber werde wie alle.« Also fand sie sich von neuem an der Seite des Kreises, der wie ein alter Bock stank und mit großen und geschwollenen Füßen langsam und voller Gleichmut auf die vom Abendtau feuchte Erde trat. »Er weiß alles über mich.« »Verzeih, Vater«, sie fühlte, dass ihre Stimme reiner als je zuvor klang, »verzeih mir Unbeherrschtheit und Stolz.« »Meine Stimme«, dachte sie, »ist wie Gesang. Ich habe schönere Brüste als alle Mädchen. Ich vermag zu lieben und den Mann zu empfangen, wie es kein anderes Mädchen kann. Verzeih, Vater, dass ich geirrt habe, als ich neben dir war. Aber ich fürchtete mich, nicht so sehr über meine eigenen Sünden, als über die Sünden anderer sprechen zu müssen. Frag mich nicht, Vater, nach den Namen dieser anderen. Ich weiß, dass ich sie dir selbst werde bekennen müssen. Mein Verlobter und künftiger Gatte, wenn der allmächtige Gott uns gestatten wird, irgendwann in der Zukunft am Grabe des Herrn Jesus zu stehen, mein künftiger Herr, dann und Gatte, Graf von Chartres und Blois, Graf Alexander Melissen Vendôme, bestärkte mich eben in der Überzeugung, dass ich das, was ich weiß, nicht verbergen darf. Dies alles darf vor dir, Vater, und wenn du es für notwendig erachtest, auch vor der ganzen Welt nicht verborgen bleiben. Ich muss dir daher bekennen, Vater, dass es die Wahrheit ist. Ich schwöre, dass es die Wahrheit ist. Ich schwöre beim Heil meiner Seele, dass der, der sich für einen die göttliche Sendung Erfüllenden ansieht und in den Augen der hinter ihm ziehenden unschuldigen Kinder auch als solcher erscheint, ich schwöre, dass der Mensch, der Jakob von Chlor heißt, »Mein Kind, sprich über dich selbst«, sagte der alte Mann. »Mein Vater, ich allein weiß, dass Jakob schon lange aufgehört hat, ein unschuldiger Knabe zu sein. Er ist weder rein noch unschuldig. Er ist nicht der, als der er gelten möchte und als der er gilt. Seine Nächte sind wollüstig, voll Ausschweifung der Sinne.« »Meine Tochter«, sagte der alte Mann von neuem, »ich spreche die Wahrheit, ich schwöre es, als in unserem Dorf ein Fest war, denn es war die Hochzeit Agnes, der Schwester von Mord, lief ich in halber Nacht zur Hütte Jakobs, um ihn zu überreden, zum Fest zu kommen. Ich rief ihn vor der Hütte stehend an, ich dachte, er schliefe, daher rief ich noch einmal. Da trat er aus der Hütte, gänzlich entblößt, er war so schamlos, mir seine durch nichts verborgene Nacktheit zu zeigen. »Schweig«, sagte der alte Mann mit halber Stimme. Aber in der Hütte, das sah ich sehr gut, auf seinem ärmlichen Lager lag Mord, die vorgibt, ein unschuldiges Kindlein zu sein. Schweig! Diesmal klang seine Stimme bislang gedämpft so hart, dass sie verstummte. Sie dachte, der alte stinkende Bock weiß alles über mich. Warum soll ich schweigen? Sie sagte, willst du meine Beichte nicht hören? Ich will deine Lügen nicht hören, antwortete er. Woher weißt du, dass das Lügen sind? Ich weiß, was du über mich denkst. Du denkst, dass ich verlogen, eitel und ausschweifend bin. Aber jetzt werde ich die Wahrheit sagen. Liebte mich Jakob, wäre ich weder verlogen noch eitel noch ausschweifend. Eine Weile schwieg er, dann sagte er, es gibt keinen Menschen, der von seinen ersten Schritten an bis zu den letzten böse sein kann. Es geschieht, dass, wenn den Menschen alle Hoffnungen und Täuschungen verlassen, der Mensch den Menschen in sich abtötet. In einer Sekunde kann er sich freiwillig des Lebens entledigen und dennoch weiterleben. Aber um das Bedürfnis nach Liebe und Hoffnung in sich abzutöten, bedarf es vieler schwerer Jahre. Wenn man versinkt, greift man sogar nach der Luft und nach einer Handvoll Wasser. Also wenn der Mensch sich noch nicht ganz abgetötet hat und zwischen den dunklen Räumen des Bösen, das in ihm ist, noch der winzigste Funke an Sehnsucht nach dem Guten und nach dem Bedürfnis des Guten aufleuchtet, beugt sich der Mensch über diesen kleinen Funken, um in den Augenblicken der Einsamkeit die Hoffnung daraus zu schöpfen, dass das, was jetzt schwach und zerbrechlich ist, sich in eine gewaltige Flamme umwandeln kann. Vielleicht täusche ich mich, meine unglückliche Tochter. Aber ich befürchte, dass, wenn dich Jakob jemals lieben sollte, nicht du aufhören würdest, verlogen, eitel und ausschweifend zu sein, sondern auch er verlogen, eitel und ausschweifend werden würde. Sie lächelte. Hältst du mich für so stark? Ich glaube, dass du sehr unglücklich bist. Du irrst, Vater. Ich fühle mich durchaus nicht unglücklich. Schau mich an, sieht so eine Unglückliche aus. Er sagte, ohne sie anzusehen, ein Mensch, der sich in fremder, unbekannter Gegend verirrt hat und das erkennt, beginnt, den richtigen Weg zu suchen. Derjenige dagegen, der sich in derselben Lage befindet, sich dessen aber nicht bewusst ist, hat nicht einmal diesen Ausweg, sich auf die Suche nach dem rechten Weg zu begeben. »Der rechte Weg«, rief sie aus, »sag mir, was der rechte Weg ist und wo er ist.« »Ich weiß nicht«, dachte er und sagte, »Gott.« Da dachte sie, käme doch die Nacht, dann kommt er zu mir, die ich mich schlafend stelle, und wenn alle umher schon vom tiefen Schlaf umfangen sein werden, wird er leise sagen, komm. Dann werde ich aufstehen und mit ihm gehen. Leise werden wir gehen, um niemanden zu wecken, bis wir schließlich zu einem Platz gelangen, der leer ist und wo wir allein sind. Seinen Purpurmantel wird er auf der Erde ausbreiten. Schweigend werden wir uns entkleiden, denn weder er noch ich bedarf der Worte. Ich weiß, woran er denkt, und er weiß, woran ich denke. Plötzlich und gewaltsam wird er in mich dringen. Und aus unseren Körpern werden wir Lust schöpfen, und in der Lust vereint werden wir denken, ich, dass nicht er sie mir gibt, er, dass nicht ich es bin, der er sie gibt. Ich schwöre, Vater, sagte sie, dass ich eine ganz andere würde, wenn Jakob mich lieben wollte. Ich wäre weder verlogen, noch eitel, noch ausschweifend. Ich würde mich lossagen von jeglicher Lüge, jeglicher Eitelkeit, jeglicher Ausschweifung und von allem, was böse in mir ist, würde ich mich lossagen, wenn Jakob mich lieben würde. Denn ich liebe Jakob. Und das kann ich beschwören, ich liebe ihn, weil er rein und unschuldig ist, weil er besser ist als ich, weil er einsam ist auf der Welt. Aber ich liebe ihn auch deshalb, weil er unerreichbar ist. Alles, was ich über ihn sagte, war Lüge. Es ist unwahr, dass Mord damals in jener Nacht in seiner Hütte war. Niemand war in seiner Hütte. Auch trat er nicht entblößt vor die Hütte. Ich wollte damals, dass er mich nehme, aber er wollte nicht. Denn er ist rein und unschuldig. Er ist unerreichbar. Manchmal weiß ich nicht, was ich mehr begehre und was meine Liebe mehr anreizt, die Lust nach seinem Körper und seinen Liebkosungen oder das Gefesseltsein durch seine Unantastbarkeit. Jene Unfreiheit, in die mich meine eigene Natur gestoßen hat. Oder auch etwas, was meinem Verständnis entgeht und über meine Natur hinauswächst. Ich bin unfrei, ganz durchdrungen von meiner Unfreiheit. Plötzlich drang eine Bewegung aus dem ihr folgenden Zug zu ihr, und sie hörte etwas, das wie der Seufzer eines Erstaunens oder einer Erleichterung klang, von der Brust tausender gleichzeitig ausgestoßen. Sie dachte, sie werden mich fortjagen, wenn ich keine Vergebung erlange. Und in dem Augenblick, da sie erschreckt die Augen hob, erblickte sie vor sich den Himmel, der den Horizont in seiner Gewaltigkeit umschloss. Dunkle und schwere Wolken sammelten sich dort. Weiter unten, von den starren Mauern des Urwalds plötzlich befreit, breitete sich die weite Niederung aus, flach und vom drohenden Schein schwerer Wolken gesättigt. Sie erblickte einen kurzen, eiligen Blitz, der das unbewegliche Dickicht der Wolken durchbrach. Unten sah sie grüne Teiche, einsame Bäume. Es umfing sie eine Luft, die leichter war und freier als die Luft, die sie bisher atmete. Der Weg fiel nach unten hin ab, wo sich inmitten der flachen Niederung in grüner Unbeweglichkeit grüne Teiche auftaten und wo aus der grauen, unbeweglichen Erde einsame Bäume wuchsen. Von neuem brach ein ungeduldiger Blitz durch die Wolkenmassen. Schwarze Krähen lösten sich von den Bäumen am Rande des Urwalds und flogen in schwarzem Schwarm flach über die Erde her zu grünen Teichen hin. Ein ferner Donner verlor sich. Von neuem begann sie zu sprechen, diesmal noch hastiger. Ich log, als ich sagte, dass Alexander Melissen mein Herr und Gatte sein werde. Er ist weder mein Verlobter noch mein Geliebter. Er ist für mich wie ein Bruder, den ich nie hatte. Und ich bin für ihn wie eine Schwester, die er nie hatte. Denn er war ein Kind, als seine Eltern in der Stadt, die Byzanz heißt, bei einem großen Kriege umkamen und ihn, die einsame Waise, Graf Ludwig nach Frankreich mitnahm, wo er ihn viele Jahre hindurch bis jüngst zu seinem Tode mit seiner Gnade überhäufte und ihn, da er selbst keine Kinder hatte, zu seinem einzigen Erben machte. Eines Tages traf mich Alexander Melissen, als ich am Bach unweit unseres Dorfes Butterblumen pflückte, um daraus einen Kranz für den Altar des heiligen Jakob in unserer Kirche zu winden. Er ritt ein weißes, prächtiges Pferd. Später erzählte er mir, dass im fernen Andalusien solche Pferde geboren werden. Er war reich gekleidet, aber von nachdenklicher und trauriger Miene. Er fragte mich um den Weg nach Chartres. Und dann fragte er mich, ob ich mit ihm reiten und bei ihm bleiben wolle. Ich sagte damals, dass ich das nicht könne, da mein Herz von einem anderen erfüllt sei. Darauf sah er mich lange an und sagte, auch mein Herz ist nicht frei. Wie also soll ich mit dir reiten und bei dir bleiben? Er antwortete darauf: Wir werden miteinander sein wie Bruder und Schwester, wie Schwester und Bruder. Ich werde dich wie eine Schwester ehren und vor allem Bösen bewahren, und du wirst mir, wie eine Schwester, dem Bruder meine Einsamkeit weniger bitter machen. Ich bin reich. Alle diese Ländereien bis zum Horizont und darüber hinaus gehören mir. Du wirst in einem mächtigen Schloss wohnen, eigene Gemächer und Mägde haben. Ich werde dir so viele hübsche Gewänder und Kleinodien schenken, wie du nur willst. Aber wenn du meinst, dass unser Leben tot sein wird wie ein wertloser Stein, dem man eine reiche Fassung gibt, so habe keine Angst. Wir werden beide viel zu tun haben. Wir werden, da wir reich sind, viele Wohltaten vollbringen, um den Menschen ihre quälenden Sorgen zu nehmen, ihrem Unglück, ihrer Not und dem Leiden ihres Körpers Einhalt zu gebieten. Wir wollen die Niederlagen, die die Natur erleidet, durch eigenen Opfermut mildern. Dem Gedächtnis des großen Ritters, des verstorbenen Grafen Ludwig, werden wir für alle Zukunft ein Denkmal errichten und Gott, dem Herrn, unsere Liebe und Dankbarkeit bezeugend, werden wir das feierliche Gelübde ablegen, dass im berühmten Chartres unserer Stadt der Bau der Kathedrale vollendet werde, unter deren Mauern, die schon jetzt stolz über der Stadt aufragen, Graf Ludwig vor 8 Jahren den Grundstein niedergelegt hat. Denke, meine Schwester, über all das nach. Ich will nicht, dass du dich gleich entscheidest. In 3 Tagen kehre ich wieder, dann sage mir, ob ja oder nein. Danach ritt er fort. Und ich? Sie fühlte Tränen in den Augen und im ganzen Körper eine Ohnmacht, die sie mit besonderer Süßigkeit durchdrang. Die schweren Wolken am Horizont stiegen immer höher und nahmen in dichter werdendem Dunst immer größere Flächen des Himmels ein. Wieder leuchtete ein Blitz auf. Gerade wie der Flug eines brennenden Pfeiles. Und wieder erdröhnte ein dumpfer Donner in der Tiefe der Wolken. Und ich, nachdem er fortgeritten war, quälte mich 3 Tage und Nächte mit diesen Gedanken, und ich betete und weinte, war glücklich und unglücklich, entschlossen und unentschlossen, bis endlich der 3. Tag anbrach. Nachdem ich den Eltern die Hände geküsst hatte, lief ich am frühen Morgen zum Bach zu der Stelle, wo mich Alexander Melissen das erste Mal getroffen hatte, und kaum war ich angekommen, da erblickte ich eine prächtige goldene Kutsche, die von 6 Schimmeln gezogen wurde, und neben ihr ritt Alexander Melissen auf einem schwarzen Pferd. Ein Purpurmantel wallte ihm von den Schultern. Als er zu mir heranritt, bemerkte ich, dass er wie bei unserem ersten Treffen ein trauriges und nachdenkliches Antlitz hatte, das jedoch jetzt von einem ungewöhnlichen Glanz erleuchtet war. »Das ist mein Bruder«, dachte ich. Und von diesem Augenblick an war ich ihm eine Schwester. Für mich war er der zärtlichste und umsichtigste Bruder, und jetzt, da er sich entschlossen hat, für lange Monate allem Überfluss und Wohlergehen zu entsagen, um sich dem Zug, der nach dem fernen Jerusalem zur Befreiung des Grabes Jesu aus der Knechtschaft heidnischer Türken strebt, anzuschließen, begleite ich ihn auch auf diesem Wege. Denn gleicherweise in der Unfreiheit einer unerfüllbaren Liebe befangen, haben wir uns gelobt, dass wir uns jetzt und immer in Glück und Unglück, in Reichtum und Entbehrung, in Gesundheit und Siechtum, in Ruhm und Erniedrigung, mit Gedanken und Werken gegenseitig helfen wollen. Er als mein Bruder, ich als seine Schwester.